Ein Sprecher des Außenministeriums der Demokratischen Volksrepublik Korea antwortete am 19. Juni auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die USA töricht den wirtschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen der DFRK und den afrikanischen Ländern zu verhindern versuchen. Jüngst reiste der zweite Staatssekretär des US-Außenministeriums in einige afrikanische Länder und ließ dort absurde Sophistereien fallen, dass die atomare Drohung von Nordkorea nicht weit von Afrika sei oder dass wegen Nordkoreas nach 70 Jahren wieder die Zeit zur Anwendung der Atomwaffen gekommen sei. Er sagte, wenn die afrikanischen Länder dieser atomaren Drohung ausweichen wollen, sollten sie alle Beziehungen zu der DFRK abbrechen. Die ganze Welt weiß gut, dass die USA die erste Atomwaffe der Welt hergestellt und diese angewandt hatten und auch heute Gewalt und Willkür mittels der atomaren Drohung und Erpressung verüben. Diese USA verbergen ihr wahres verbrecherisches Gesicht und reden Unsinn, dass die DFRK die Länder in weit entfernten Afrika mit Atomwaffe betreue. Die Atomwaffe der DFRK ist nicht auf die afrikanischen Länder, sondern auf die USA gezielt, die von der feindseligen Korea-Politik befangen sind. Und sie ist ein wertvolles Schwert der Gerechtigkeit, das die USA, Herd von allerlei Übeln, in die Luft zerspringen wird. Mit allerlei Unsinn und Zwietracht versuchen die USA, die würdevoll angesehene DFRK zu verleumden und zwischen der DFRK und den afrikanischen Ländern einen Keil zu treiben, was nichts weiter als eine ungeschickte List ist. Die Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der DFRK und den afrikanischen Ländern wurden bereits im Kampf für Unabhängigkeit und zu Beginn des Aufbaus einer neuen Gesellschaft in diesen Ländern geschaffen und verstärkten und entwickelten sich in einer historisch langen Zeit weiter und werden durch die gegenseitige Zusammenarbeit basierend auf der Souveränität, Gleichheit und gegenseitigen Achtung weiter gefestigt. Was die Zusammenarbeit mit Uganda betrifft, begann sie schon seit langem auf Ersuchen der ugandischen Regierung, leistete diesem Land wirkliche Hilfe und ist jetzt unser Personal nach der Vereinbarung beider Seiten von selbst auf dem Weg zum Abzug, da der entsprechende Vertrag abgelaufen ist. Zu diesem Zeitpunkt reden die USA lauter als davon, als ob Uganda infolge ihres Drucks die Zusammenarbeit mit der DFRK eingestellt hätte, was eine lächerliche Farce darstellt. Die Aktion der USA dafür, die afrikanischen Länder zum Abbruch der Beziehungen zur DFRK offen aufzuhetzen, wird als eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten der souveränen Staaten von den Ländern in dieser Region scharf verurteilt und zum Scheitern gebracht werden. Die Regierung der DFRK wird nach dem außenpolitischen Ideal der Souveränität, des Friedens und der Freundschaft die traditionellen Freundschaft- und Zusammenarbeitsbeziehungen mit den afrikanischen Ländern unveränderlich erweitern und entwickeln.